Staat und Wirtschaft. Immer hat der Mensch gewusst, dass eine menschliche Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn Ordnung und Sitte herrscht. Immer war es als eine der vornehmsten Aufgaben der geordneten Gemeinschaft, des Staates, erschienen, darüber zu wachen, dass Ordnung und Sitte aufrechterhalten würden. Die Ordnung in Bezug auf Leben und Sicherheit hatte die von Staats wegen, das heißt aus den Mitteln der Allgemeinheit erhaltene Polizei übernommen. Die Wacht über die Sitte war vom Rechte und der Rechtspflege, der vom Staate gehandhabten Rechtsprechung mit Strafe und Kerker, Freiheitsberaubung und Tod für die, so dagegen frevelten, geregelt worden. Das alles wurde von den für alle verwendeten Staatsmitteln bestritten. Richterstand, Gefängniswesen, Rechtsprechung und Henkeramt. Alles verwaltet der Staat aus den Mitteln der Allgemeinheit für das allgemeine Wohl. In dieser Jahrhunderte hindurch gehandhabten Ordnung gab es zwar etliche Gesetze, die das Wirtschaftliche zu regeln beflissen waren, aber mit dem Eindringen des jüdischen Händlers, nicht des altvertrauten arischen Kaufmannes, in das Wirtschaftsleben, war ein völlig neuer Menschenschlag aufgetaucht, der, frohlockend über der Wirtsvölker Ahnungslosigkeit um seine Raffmethoden, nicht nur unbehelligt blieb, ja in eben seinem Bereiche der Geldleihe begünstigt wurde, sondern mit dessen Eindringen in das wissenschaftliche Leben gelang es diesem Menschenschlag sogar auch, die im ersten Teile unserer Schrift aufgestellten Gesetzmäßigkeiten, wie sie ihm und ihm allein entsprachen, einzuführen und aufzustellen. Er, der Händler, sah in der Freizügigkeit und unbehelligtem willkürlichen Schalten und Walten im Bereiche der Warenerwerbung wie deren Verteilung sein einziges Heil. In schlauer Verquickung aber von Forderung persönlicher Freiheit für das Individuum, wie sie der Liberalismus, der Gegenstoß gegen alles Despotentum allüberall zeitigte, mit Freizügigkeit des Händlers erhob er das Geschrei von der Freiheit, die identisch war mit Willkür und Ausplünderung, der in das Geheimnis der so ganz anders gearteten Forderungen fassenden und beweglichen Geistes völlig uneingeweihten arischen Völker. So aber hielt in das indogermanische Denken das ungeheuerliche Missverständnis, Freiheit der Persönlichkeit habe die geringste Gemeinschaft mit Freizügigkeit und Willkür des Händlers seinen bis zum heutigen Tage kaum noch durchschauten Einzug. Dass aber dieselbe Einrichtung der Polizei, die Straßenraub, Diebstahl und jede Gefährdung des Lebens zu verhüten hat, auch verpflichtet wäre, die Ausplünderung fassenden Menschentums durch das Bewegliche zu verhüten, das konnte erst verstanden werden, zum ersten, da diese Ausplünderungen schier bis zur Vernichtung der Arierschaft gediehen waren, zum zweiten aber, da die geistigen Grundstrukturen der beiden Rassen in ihren unvereinbaren Herrschaftsforderungen klar geworden waren. Nun aber, wo, weiß Gott, die Möglichkeit der Einsicht auch für den Dümmsten vorhanden ist, nun gilt es entweder, sich der Vernichtung zu fügen oder aber eben jene Gesetze zu erzielen, die dieser Vernichtung vorzubeugen geeignet sind. Die Wirtschaftspolizei aber, die kommen muss, hat dafür Sorge zu tragen, dass die Händlerwillkür und Gewinnsucht nie mehr unkontrolliert und unbeanstandet die Tatsachen der arischen Bevölkerung als Jagdrevier betrachten darf. Wie aber soll dies nun möglich sein? Einfach genug. Durch Verordnungen, die bewirken, dass der Händler in seinen Gewinnmöglichkeiten einfach nie mehr unkontrolliert sei. Das aber lässt sich bei allen Waren derart regeln, dass der Gewinnanteil des Händlers an der Ware durch Bekanntgabe des Einkaufpreises auf dem Erzeugnis ein perzentuell gleichbleibender, festzustellender und nie zu überschreitender sei und bleibe. Sofort werden sich bei diesem Vorschlage jene Leute melden, die in den Schwankungen des Kaufmannslebens die Ursache für die Unmöglichkeit solcher Forderungen aufzeigen werden. Der Kaufmann kaufe eine Ware oft zu einer Zeit ein, wo sie teuer war, müsse sie dann aber zu Zeiten gesunkener Preise verkaufen, sodass er, was er etwa an dieser einen Ware zwangsläufig verliere, durch höhere Preise anderer billig eingekaufter Ware wieder einbringen müsse. Hier könne ihm niemand dreinreden, wer derartiges fordere, sei ein unwissender Laie und so weiter. Die bekannte Litanei, mit der sich natürlich der Geschäftsmann immer zeternd gegen alle Einschränkungen seiner Willkür wehren wird. Da aber muss ein für allemal gesagt werden, nicht nach Profitwünschen der Zwischenhändler hat die Wirtschaftsordnung geregelt zu werden, sondern einzig und allein nach den Forderungen eines eben nur durch Mechanisierung des Zwischenhandels möglichen gesicherten Warenverteilungsverfahrens. Aber nur wenn der Verdienst des völlig unproduktiven Zwischenhandels einem jedem Käufer klar erkennbar und kontrollierbarer ist, kann die arische Wirtschaftsordnung erstehen. Glücklicherweise besitzen wir aber in einem Zwischenhandelsgebiete bereits prächtige Vorbilder solches mechanisierten, weil allen offen zutage liegenden Verfahrens beim Buchhandel. Das Buch hat seinen festen, vom Verleger festgesetzten Preis, den der Buchhändler einhalten muss. Und wir haben noch nie gehört, dass der Buchhandel deshalb zugrunde gehen müsse, weil der Buchhändler nicht bei einem plötzlich sehr begehrten Buche die Konjunktur benutzend den Preis erhöhen dürfe. Die ganzen Gesetze von Angebot und Nachfrage aber, wie sie als Eherne in der International-Antiökonomie gelehrt werden, sind nichts anderes als eben die für die Oberhoheit des Händlergeistes ausgedachten und von ihm selbst dem ahnungslosen Volke aufgezwungenen Gesetzmäßigkeiten seiner Habgier und Willkür. Wenn aber alle Zwischenhändler nur nach ganz bestimmten Tabellen des Verdienstes verkaufen können, dann entfällt diese Seite der Konkurrenz, die durch die Möglichkeit, hin und wieder besonders billig Waren abstoßen zu können, einsetzt, ganz und gar. Und mit der Vernichtung solch abstoßender Gepflogenheit wird eben auch die dem Psychagogengehirn freilich schmerzliche Unmöglichkeit aller Ramsch- und Schwindelgeschäftigkeit geschaffen werden. Wir wissen ja, dass nach dem Kriege der Buchhandel dank der Wertmesserveränderlichkeit auch schwankende Preise hatte und Zion schon hoffte, es hier so weit zu bringen, dass auch die Preise von Büchern dem Gutdünken und der Konjunkturwitterung preisgegeben würden. Glücklicherweise scheiterte jeglicher Versuch derartiger Vernichtung des deutschen Buchhandels an der Ehrlichkeit, Tradition und Charakterfestigkeit der Vertreter des Buchhandels, sodass dieser Verjudungsversuch als misslungen zu betrachten ist. Ebenso aber wie die Juden sich bemühten, das letzte Bollwerk berechtigter Mechanisierung des Warenvermittlertums zu vernichten, muss sich der bewusst gewordene Arier bemühen, die gleiche erlösende Mechanisierung auch in allen übrigen Waren durchzusetzen. Wer eine Sache, nur weil sie ungewohnt ist oder weil wer durch sie betroffen ist, dagegen zetert, für undurchführbar hält, der wird niemals Neuregelungen zu erreichen imstande sein, die allemal bei denen, die beim Alten ihr Auskommen fanden, als Unmöglichkeit bezeichnet werden. Dass hier der arische Kaufmann mit seinem Widerspruch sich selber im Lichte steht, ahnt er gar nicht. Denn bei solcher Neuregelung des Ein- und Verkaufs der Waren wird für ihn alles ihm so qualvolle und unverständliche der jüdischen Überlegenheit mit einem Schlage verschwinden. Er wird gut verdienen, wenn er die gute Ware vom tüchtigen Fabrikanten oder sonstigen Erzeuger bezieht, sodass diese Mechanisierung auch auf die Erzeugung der Qualitätsware einwirken wird, die weil keinerlei Händlerpraktiken mehr beim Kundenfange mitspielen werden. Wenn aber alle Zwischenhändler gleichmäßig von der Schwankung der Konjunktur betroffen werden, dann werden sich die Nachteile solcher Neuordnung für den arischen Menschen alsbald als erlösende Vorteile herausstellen.